Es ist eine Protestbewegung der jungen Generation, ein Teil der Gesellschaft, die modern leben möchte und nicht kann. Eine Generation, die über Internet miteinander kommuniziert und über die Welt informiert ist. Diese junge Generation versucht mit diesem Wahlergebnis oder mit diesem Wahlbetrug, was sie als Betrug auch empfinden, mit diesem Wahlbetrug wollen sie sich ausdrücken. Und diese junge Generation steht im Gegensatz zu einem anderen Teil der Gesellschaft, nämlich die Bewohner mit der Landbevölkerung. Und diese beiden Teile der Gesellschaft prallen aufeinander. Und das ist das, was wir sehen. Ahmadinejad hat die Möglichkeit, seine Anhänger zu mobilisieren. Und die Opposition hat inzwischen auch Mittel und Wege gefunden, auch zu mobilisieren, unter anderem mit Internet. Das ist unglaublich, wie virtuell Nachrichten verbreitet werden. Und da ist die Regierung im Grunde genommen machtlos. Rechnen Sie denn mit gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern beider Lager? Das kann durchaus möglich, dass es zu Gewaltauseinandersetzungen kommt, viel größer als das, was wir bis jetzt gekannt haben, weil die staatliche Macht auf keinen Fall bereit ist, so einfach sozusagen die Macht abzugeben bzw. die Macht reduzieren zu lassen. Das Interessante ist, dass die Opposition heute eine Demonstration angekündigt hatte für Nachmittag. Diese Demonstration war nicht genehmigt worden vom Innenministerium, genauso wie die gestrige Demonstration. Und zugleich haben die Anhänger Ahmadinejad auch angekündigt, demonstrieren zu wollen, und zwar auf einem Platz, der auf dem Wege der Demonstration der Opposition gewesen wäre. Daraufhin hat Mousavi, der Oppositionsführer, die Demonstration abgesagt mit der Befürchtung, es könnte zu Gewaltauseinandersetzungen kommen, zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen, weil die Opposition weiß, zumindest die Oppositionsführer wissen, dass die Gewalttätigkeit nicht in ihrem Interesse ist, aus mehreren Gründen. Zum einen, sie würden materiell, militärisch diese Gewalt nicht überstehen können, weil die andere Seite viel gewaltige Gewalt als Macht hat. Zum anderen, die andere Seite wartet darauf, die Opposition als eine gewalttätige, konterrevolutionäre Macht sozusagen darzustellen. Und aus den beiden Gründen versuchen sie, so weit wie möglich friedlich zu bleiben. Aber dass es Provokationen geben wird, dass Gewalttätigkeit geben wird, von denen man nicht weiß, wer der Verursacher gewesen ist, da scheint im Grunde genommen der Fall zu sein. In dieser aufgeheizten Situation hat der Wächterrat bekannt gegeben, dass er jetzt die Wahl überprüfen wird, die Ergebnisse der Wahl überprüfen wird. Ist das mehr als eine Hinhaltetaktik? Es ist eine Hinhaltetaktik. Es ist eine formale Angelegenheit, von der man weiß, dass es nicht viel bringt. Denn die Mitglieder dieses Verfassungsrates sind ja ernannt worden von dem Revolutionsführer selbst. Das ist zum einen. Zum anderen geht es im Grunde genommen nicht um Überprüfung der Wahlen, ob 100.000 Stimmen, Millionen Stimmen hin und her geschoben werden kann oder nicht. Es geht im Grunde genommen inzwischen, was Oppositionsführer angeht, um Annullierung der Wahlen. Was die Demonstranten wollen, ist was anderes, aber die Führer der Opposition will die Annullierung der Wahlen. Aber Annullierung der Wahlen hat auch eine politische Sackgasse. Da muss der Revolutionsführer eingestehen, eine Wahl sozusagen bestätigt zu haben, sofort unmittelbar nach der Bekanntgabe der Ergebnisse durch das Innenministerium, eine Wahl, die sozusagen durch Betrug zustande gekommen ist. Und das ist auch problematisch für den Revolutionsführer, der als moralische Instanz des Landes sozusagen fungiert. Deshalb glaube ich, dass wir auf beiden Seiten in eine politische Sackgasse geraten sind. Welche Möglichkeiten hat denn das Regime überhaupt noch, dieser Lage Herr zu werden? Man weiß nicht, in verschiedenen Teilen der Gesellschaft beginnen hier und da Rückzuggefechte sozusagen, verbale Eingeständnis, dass man auch Fehler gemacht hat. Aber inzwischen hat sich der Wut der letzten Jahre über die Art und Weise, wie die Islamische Republik das Land regiert hat, so groß geworden, dass man wahrscheinlich viel mehr Eingeständnisse sozusagen offenbaren muss, inwieweit die Macht in der Lage ist, das einzugestehen, das weiß ich nicht. Aber das, was wir nur sagen können, wir können nicht sagen, wie die Zukunft aussieht, denn es ist alles ungewiss. Jegliche Prognose wäre unseriös.